Grenze ist eine Linie quer durch das Land. Von der See bis nach Schlesien gezogen. Sie ward gezeichnet von Menschenhand. Doch die Hand, die sie zog, hat gelogen. Gelogen die Hand und verlogen das Wort, das Wahrheit verfälscht und so verbiegt. Die Wahrheit heißt so, dass drüben wie dort Deutschland die Heimat liegt. Deutschland, unsere Heimat liegt. Neiße Grenze nie. Oder neiße Schandgrenze nie. Es läuft eine Grenze quer durch das Land. Von Willkür und Rachgier errichtet. Hat den Frieden von Erden verbannt und das Glück von Millionen vernichtet. Sie scheidet, was ewig zusammengehört. Sie hat uns der Heimat beraubt. Unsichtbar schwebt sie, ein glitzerndes Schwert, drohend über unserem Haupt. Drohend über unserem Haupt. Oder neiße Grenze nie. Neiße Schandgrenze nie. Es läuft eine Grenze quer durch das Land. Hat es zerschnitten und zerrissen. Geboren aus Bosheit und Unverstand. So trotzt sie selbst dem Weltgewissen. Auch ein verlorenes Geschlecht um Heimat und Scholle gebracht. Die Lüge bleibt Lüge, das Recht, es bleibt Recht. Und einmal endet jede Nacht. Und einmal endet jede Nacht. Grenze nie. Oder neiße Schandgrenze nie.